bist du heute jemand. Trotzdem bleibst du für uns niemand. Und deine Mutter ist immer groß. Yeah. Aus dir wird nichts mehr. Aus dir wird nichts mehr. Und deine Mutter ist immer groß. Aus dir wird nichts mehr. Aus dir wird nichts mehr. Ihr seht schwarz und schwer. Und deine Mutter ist immer groß. Aus dir wird nichts mehr. Aus dir wird nichts mehr. Ihr seht schwarz und schwer. Und deine Mutter. Deine Mutter hat es immer gehört.